weißt du von mir, der Nibelung nützt ihm müßig. Drum sag ich dir, Gesell, tue frei, wie dir's freut. Hör mich wohl, sei auf dir gut, nicht kennt der Knabe den Ring, doch Mime kundet ihn aus.